Ivo Hola. Nun, meine Damen und Herren, haben wir eine spezielle Freude, euch den Ivo Hola vorzuführen. An der Gitarre, an der Stimme. Mr. Egozentrik. Jetzt sucht er wieder was. Das könnte man der Zeit noch erzählen. Haben wir die Weihnachtsgeschenke schon alle kauf? Ich kauf dieses Jahr gar nichts. Null kauf ich. Überhaupt nichts kauf ich. Ich mach alles selbst. Dann hat mir noch nie was geschenkt. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ey, Mann. Ich hab geschenkt, der wird nicht geschenkt. Ja, aber ich singe jetzt. Kannst du mir das da Mikro entsprechend jetzt einstellen, ne? Ganz laut muss das machen. Dass man die nicht mehr hört, du noch nicht. Ich singe nämlich noch nicht. Aber ich singe, ja, stimmt. Ein Diktator auf der Crew.